Zwar haben die zuständigen BearbeiterInnen einer Naturschutzbehörde nach der Rechtsprechung einen gewissen Spielraum bei der Anwendung des Gesetzes, im Einzelfall können sie ihre Prioritäten vom Schutz jedes einzelnen Vogels zur Stärkung des Artenschutzes verschieben. Sie können zum Beispiel ihr Einvernehmen an die Bedingung knüpfen, dass ein möglicher Schaden, den einzelne Vögel durch ein geplantes Windrad erleiden könnten, in der Gesamtpopulation ausgeglichen wird, indem man diese Art an einem anderen Ort besonders stärkt. Aber das tun die Zuständigen selten. Obwohl es gegenwärtig nur auf diese Weise überhaupt möglich ist, trotz der Sichtung eines gefährdeten Vogels am geplanten Standort eine Genehmigung für einen Windpark zu bekommen. Bei aller Liebe für die bedrohte Tierwelt, hier scheinen uns doch die Maßstäbe ein wenig aus dem Blick geraten zu sein. Zum Vergleich: Jedes Jahr sterben Millionen Vögel, weil sie zum Beispiel gegen Lkw auf der Autobahn fliegen. Diese Todesfälle gelten als nicht zu vermeidende Unfälle. Sonst müsste vom Bau einer Autobahn schon deswegen abgesehen werden, weil Vögel die Trasse kreuzen könnten. Angesichts des Risikos, dass ein Vogel durch den Rotor eines Windrades sterben könnte, halten jedoch viele Naturschutzbehörden am Dogma des Individualschutzes fest, insbesondere wenn sie Windkraftanlagen generell nicht wollen. Darum kann immer noch ein einzelner Schwarzstorch oder auch Herrn Müllers Käuzchen die Planung eines Windparks auf Jahre hinaus ausbremsen. Das will die Ampel nun ändern und bei der Naturschutzprüfung die Frage nach dem einzelnen Vogel zugunsten der Gesamtpopulation deutlich zurückstellen. Deswegen wurde im Jahr 2022 das Bundesnaturschutzgesetz novelliert. In den Paragraphen 45b und 45c Bundesnaturschutzgesetz finden sich nun komplexe Ausnahmeregelungen, die den Bau von Windrädern und das Repowering, also das Ersetzen eines alten durch ein neues, normalerweise leistungsfähigeres Windrad, erleichtern und den Fokus weg vom einzelnen Tier hin zum Schutz der Art verschieben sollen. Außerdem wurde in das erst am 1. Februar 2023 in Kraft getretene Windenergieflächenbedarfsgesetz ein neuer Paragraph 6 eingefügt, wonach für eine Windenergieanlage in einem ausgewiesenen Windenergiegebiet unter Umständen gar keine Umweltverträglichkeits- und Artenschutzprüfung durchgeführt werden muss. Es bleibt abzuwarten, inwieweit diese Änderungen die Genehmigung von Windkraftanlagen tatsächlich beschleunigen werden. Die Änderung des Fokus vom Schutz des einzelnen Vogels zur Stärkung einer Gesamtpopulation hat auch für bedrohte Tierarten Vorteile. Auf diese Weise kann man wesentlich mehr für bedrohte Arten erreichen, als wenn nur eine Windkraftanlage nicht gebaut wird. Wenn etwa durch Ausgleichszahlungen von Windkraftunternehmen gezielte Maßnahmen zum Artenschutz ermöglicht werden, die dazu führen, dass in ganz Deutschland wieder 1000 oder 2000 Schreiadlerpaare statt 160 leben, lässt sich eher hinnehmen, wenn ein einzelnes Adlerpaar wegen eines Windrads das Weite sucht. Auch wird dadurch die Artenvielfalt an vielen Orten geschützt und gestärkt und nicht nur am potenziellen Standort eines Windrads. Diese Logik können auch NaturschützerInnen unterstützen. Wenn Windvorrangflächen in der Regionalplanung verbindlich festgeschrieben werden und dann tatsächlich überwiegend dort gebaut wird, bekommen alle Seiten die Sicherheit, dass ihre eigenen Interessen nicht unter die Räder geraten. Allerdings haben manche UmweltschützerInnen Zweifel, ob diese Strategie in der Realität funktionieren wird. Denn die Stärkung der Artenvielfalt und Renaturierung zugunsten von Tierpopulationen bedeutet, dass Moore vernässt, Äcker zu Wiesen und Wälder zu Naturwäldern verändert werden müssen. Das kann politisch mühevoll werden, weil es zu großen Interessenkonflikten mit Bauern oder Waldbesitzern führen und auch ziemlich viel Geld kosten dürfte. Doch gibt es auch ermutigende Beispiele. In Hessen funktioniert das bereits. Dort sind knapp 2% der Landesfläche als Vorrangflächen für Windkraft reserviert und in der Regionalplanung ausgewiesen. Während Schwarzstörche brüten und ihre Jungen aufziehen, stellen Bauern und Forstwirtinnen ihre Arbeiten im Umkreis von mehreren hundert Metern um die Horstbereiche in Waldgebieten ein. So stören sie die Vögel und ihren Nachwuchs nicht. Die Eigentümer bekommen dafür vom Staat eine Entschädigung, ein Gewinn. Für alle.